Mitten im Jammertale lag eine Kuhle, da kamen die Schweden alle hinein. Und seitdem hieß die Stelle das Schwedenloch. Nicht weit davon lag eine Flatt, das nannten sie das große Hundebeißen. Im Hornung hatte da nämlich wieder ein Trupp Schweden gelegen, 15 Köpfe stark, und die Bauern wollten gerade hin und sie aus dem Wege besorgen. Da kamen Tedel und Girt angeritten und meldeten, dass von der anderen Seite ein Dutzend Kaiserliche ankamen. Da sagte der Oberobmann: »So, da soll ein Hund den anderen beißen.« Er ritt nach der Burg, zog sich wie ein Kaiserlicher an und dann ritt er so dicht an den Schweden vorbei, dass sie seine Farben erkennen konnten. Sofort waren sie hinter ihm her, aber sie verstanden sich auf das Reiten in der hohen Heide schlecht, und so zockte sie der Wolfsbauer den Kaiserlichen in den Hals und machte sich dann dünne. Die Bauern warteten, bis alles Kops über Kops unterging, und dann fegten sie das Kraft von der Dele. Da gab es dann jedes Mal genug zu erzählen im Dorfe, und so wurde es Frühling, ehe man wusste, wie es zugegangen war. Besser wurde es da auch noch nicht mit dem Kriege, aber die Feldarbeit fing an und die Leute wussten, wozu sie auf der Welt waren, wenn sie sich auch wie die Wölfe im Bruche bergen mussten, denn einmal zogen Tag für Tag die Kriegsvölker hin und her und zweitens ging der schwarze Tod wieder um. So hielten sich denn die Perhobstler für sich, um die Pest nicht in das Bruch zu schleppen, da sie gewohnt waren, sich und ihre Häuser reinzuhalten, keinen Hunger litten und mäßig lebten, so schielte die Seuche wohl nach dem Dorfe, musste es aber zufrieden lassen. Durch ihre Arbeit kamen die Leute über ihre Ängste und Sorgen am besten weg. Darum, was draußen vorging, scherten sie sich wenig. »Sind wir nun schwedisch oder sind wir kaiserlich?« fragte der Burvogt den Prediger. »Ich finde da nicht mehr durch.« »Fieken Ludolf«, sagt der Regent, »weiß auch nicht, wie er dran ist, und darum hat er sich mit den Hessen zusammengetan und geht gegen alles an, was hier nicht hergehört, ganz so wie wir, und das ist auch das einzig Wahre.« Er war mittlerweile ganz grau geworden. Das Hin- und Herjagen in der Heide und alles das andere hatten ihm den Kopf abgebleicht, seine Stirne kraus und seinen Mund eng gemacht. Sonst aber war er noch ganz der Alte, und 12 Stunden im Sattel zu sein, das machte ihm nicht viel aus. Bei allen wichtigen Sachen war er nun wieder das Haupt, denn Fieken Ludolf war zu sehr Dollhund und konnte das Abwarten nicht vertragen. Wäre Wulf nicht gewesen, so hätte der Ramlinger alllange unter der Erde gelegen, denn als ihm einmal wieder die Hand vor der Zeit an zu jucken fing, kam er zwischen 4 schwedische Reiter, und die deckten ihn so zu, dass es meist aus mit ihm war. Aber da kam der Perhobstler angedonnert und schlug dem Mann, der Fieken aus dem Sattel stechen wollte, das Genick ab, und einem anderen schlug er den Arm ab, und der dritte bekam eins vor die Stirn, von dem vierten aber kriegte er den Säbel mitten durch das Gesicht, ehe er ihn in die Heide schmiss. »Das ist man bloß äußerlich, altes Mädchen«, sagte er und schlug seiner Frau auf die Lende, »bind mir einen Lappen um und gib mir ein Honigbrot und dann wein auch nicht mehr.« Da lachte die Bäuerin, sie war ziemlich auseinandergegangen, aber noch viel schöner als wie als Mädchen. Die blankeste Frau war sie weit und breit und die lustigste auch, und das war für den Bauern die Hauptsache, denn der hatte oft seine düsteren Zeiten. Es ging ihm wie Drewes, der jetzt den Großvater spielte, denn seine Tochter hatte schon das 4. Kind. Wenn er sich mit den Kindern abgab, da konnte er noch lachen, dass man alle seine Zähne sah, aber wenn sie schliefen, dann sah er oft die vielen weißen Gesichtern mit den roten Löchern in der Stirn und Birkenbäume, vor denen tote Männer hin und her gingen, wie der Pendel an der Kastenuhr. Dann ging er zum Prediger und ließ sich von dem die Gnitten vertreiben. Mit solchen Gedanken hatte sich sein Eidam auch herumzuschlagen, aber am meisten Sorgen machte ihm doch das, was vor ihm lag. 18 Jahre lang hatte er nun den Wolf spielen müssen, er war noch tiefer durch Menschenblut gegangen als Drewes, aber wenn es ihm bis an den Hals gestanden hätte, er hätte sich nichts daraus gemacht, wenn es endlich ein Ende damit gehabt hätte. Aber die Heide wimmelte und krimmelte von Takelzeug, Schweden und Welsche, Krabatten und Slowaken, das Fraß, was der Bauer säte, und Soff, was die Bäuerin melkte, das Rauben und Plündern, Sengen und Brennen, Schimpfen und Schänden, Morden und Martern, es war das Ende davon weg. So manches Mal hatte der Bauer den Gedanken, Hätten wir uns lieber nicht gewehrt, dann liegen wir all unter der Erde und brauchten uns nicht zu sorgen. Sowie aber das Horn rief und die Hillebillen meldeten, dass fremde Hunde auf der Straße waren, langte er die Büchse hinter den Tschapp her, kriegte den Bleiknüppel von dem Hirschgeweih, schmiss die Beine über den Rappen und wenn er dann wiederkam, oft erst nach Tagen, hungrig, müde, nass vom Regen oder Schweiß, nach Kien, Post und Heide riechend wie ein Pferdehirt, dann sagte er doch, und er lachte ein bisschen dabei, »Für dieses Mal haben wir sie noch über den Berg gebracht.« Dann fiel er auf das Bett und schlief einen ganzen Tag wie ein Toter. Am anderen Tag aber wusch er sich von oben bis unten, zog frische Leibwäsche und anderes Zeug an, und dann erst spielte er mit den Kindern und nahm sein Wieschen in den Arm. Wer ihn dann zu sehen bekam, konnte es sich nicht denken, dass es derselbe Mann war, der vor 2 Tagen einem kaiserlichen Offizier, der um Gnade bat, zuschrie, »Jawohl, aber von dieser Art!« Und damit schlug er ihn tot. Was sollte er auch machen? Ob Schwede, ob Kaiserlicher, womit der eine gekocht war, damit war der andere gebrüht. Hier wurden die Menschen im Namen der heiligen Maria totgequält und anderswo wurden sie der reinen Lehre wegen geschunden. Zu all dem Elend starb noch Georg Eisenhand, wie es hieß, an Gift, das er in Hildesheim bekommen haben sollte, als er mit dem schwedischen General unterhandelte. Und nun war es, als ob das Land ganz in Blut ersaufen sollte. Die Bauern hielten die Schinderei schließlich nicht mehr aus. Sie rotteten sich offen zusammen und halfen sich, so gut es gehen wollte. Und ging es schief, dann war es auch nicht schlimm. Wer tot war, dem konnte das Herz nicht mehr brechen über dem quälhaftigen Leben. Fieken Ludolf hatte geheult wie ein übergefahrener Hund, als ihm gemeldet wurde, dass bei Dachtmissen 200 Bauern von den Kaiserlichen hingemordet waren, denn er hatte mehr als einen Freund dort gehabt und auch noch etwas anderes, woran ihm noch mehr lag. Er ritt mit seinen Leuten los, aber er kam zu spät und bloß 20 Mann bekam er unter die Knie und 6 davon lebendig und der eine war ein Offizier. Er ließ sie allen mitten im Busche aufhängen, als wenn es gemeines Raubgesindel war, und als der Hauptmann dagegen an wollte, schrie er, »Dann behandelt den Herrn wie einen Offizier und hängt ihn an seinem Säbelkoppel auf und nicht an einer Wiede!« Ja, man sagte, vorher hätte er ihm in das Gesicht gespuckt. Das musste wohl wahr sein, denn bald darauf traf ihn die Strafe, er musste freien. Bisher hatte er immer Glück gehabt, aber wie es so kam, Gödeken Gustls Schwester Trina, von der hätte er die Finger lassen sollen, denn in allem verstanden die Wölfe unter sich Spaß, bloß nicht in solchen Dingen. So ließ er denn das Maul hängen wie ein Rehbock, der eine Ricke suchen geht, als Gödek ihm eines Abends sagte, »Unser Trina meint, dass es bald Zeit wäre, dass ihr beide freit.«